Fußnote. In seiner Zeitschrift Manhood of Humanity, The Science and Art of Human Engineering, präsentierte er 1921 eine neue Theorie der Menschheit in der Zeitbindung, die Weitergabe von Wissen und Abstraktionen einer Kultur ermöglicht. Dadurch kann eine Generation weitermachen, wo eine vorhergehende aufgehört hat, ihr Wissen anzusammeln. Dieser Prozess kann auch von einer Generation unterbrochen werden, ohne dass das Wissen wieder von vorne akkumuliert werden muss. Landkarten sind zum Beispiel eine Form von Zeitbindung. Durch sie kann der Mensch immer höhere Abstraktionsebenen erlangen und auch Wissen über das Wissen ansammeln. Durch Sprache eignet sich der Mensch Wissen über die Wirklichkeit an, was den Wissenschaftler zu seiner berühmtesten Bemerkung führte. Die Karte ist nicht Territorium. Demnach sollten wir also nicht die Wörter mit den Dingen verwechseln. Außerdem gab er einmal für ein semantisches Experiment seinen Schülern Hundekuchen zu essen. Ende der Fußnote. Zeitbindung. Damit meinte er eine Art anthropologisches Upgrade, das der Menschheit erlaubte, Erkenntnisse zu einem Menschheitswissen anzuhäufen, indem jede Generation dieses Wissen an die nächste weitergab und dabei ihren Wissensstand beständig neu auswertete, um, über das Leben eines einzelnen Menschen hinaus, Fortschritte im Begreifen unserer Welt zu erzielen. Dabei erwiesen sich die spannenden Erzählungen als eine besonders eingängige, niedrigschwellige und damit effektive Art der Informationsvermittlung und, noch wichtiger, der Informationsverbreitung. Dabei sind Geschichten nicht nur praktische Anleitungen zum besseren Leben. Jede Geschichte erzählt grundsätzlich auch davon, dass man Probleme überhaupt lösen kann und wie man das genau macht. Jede Geschichte lehrt uns das Dazulernen. Okay, über Kafka reden wir später noch. Jede Geschichte ist demonstrative, manifestierte Adaption. Erst dank dieser habitualisierten Problemlösungskompetenz entwickelte sich der Homo sapiens zu einem emanzipierten Gestalter seiner Wirklichkeit und eines Daseins, das sich durch beständige Anpassungen verbesserte. All das erklärt, warum das Erzählen von Geschichten noch vor dem Feuer, dem Rad und der Waffe unser wichtigstes Werkzeug war und wir uns laut Kendall Heaven, dem amerikanischen Forscher narrativer Strukturen und Master Storyteller, seit mindestens 100.000 Jahren Geschichten erzählen. Dass man uns, den Homo sapiens, den klugen Menschen nennt, ist dabei mindestens eine Ungenauigkeit. Klug sind wir nämlich nur manchmal. Erzählen tun wir aber immer. Wir hätten da also einen besseren Namen. Fußnote. Nach 3 Jahrzehnten Forschungsarbeit für die National Storytelling Association und als Leiter des International Storytelling Center gilt Kendall Heaven tatsächlich als staatlich anerkannter Geschichtenerzähler, der das Geschichtenerzählen neurologisch derart genau erforscht hat, dass er naturwissenschaftliche Erkenntnisse nutzt, um Geschichten besser zu erzählen. Ende der Fußnote.